Ja, in der letzten Stunde habe ich mit dem Schlüsselbegriff soziale Differenzierung angefangen. Ich habe Ihnen vom fernen Indien in fernen Zeiten erzählt, von der Opferung eines Urriesen. Aus dem Mund werden die Priester, aus den Armen werden die Krieger, aus den Schenkeln die Bauern und aus den Füßen die Unreinen, die Parias. Drei reine Kasten, arische Kasten, wie es in alten Indien hieß, und eine Kaste der Unreinen. Dann bin ich mit einem kühnen Sprung zur Versammlung der französischen Generalstände 1789 am 5. Mai gesprungen. Da versammeln sich die Generalstände. Das erste waren Kasten in Indien, Kastenstände, nämlich Klerus, Adel, dritter Stand. Drei Funktionen, die von weit her kommen. Die einen beten, die zweiten kämpfen, die dritten arbeiten. Und die Teilung in drei Arten, das ist die vollkommenste Teilung, so heißt es in einem Traité des Ordres von 1610. Ja, das Modell gibt es in ungeheuren Variationen. Hier haben Sie das von Barthel Reun, dem Älteren, zwischen 1530 und 1550 gemacht. Ja, beten, das können Sie klar erkennen, ne? Da steht Ora, können Sie vielleicht noch lesen. Ne? Hier kämpfen, die beiden, Prothese, kann ich hier nicht lesen. Ja, und hier in der Mitte, so ein bisschen unterdrückt, Labora, die Bauern. Ne? Drei Stände, Lehr, Wehr und Näherstand, eine Illustration dieses Idees der Vollkommenheit der drei Stände. Einem Stand ist man zugehörig qua Initiation, Priesterweihe, Ritterschlag. Nach der letzten Stunde hatte mich einer gefragt, ja, aber der Adel ist doch auch vom Blut her. Ja, es ist klar, aber es gibt natürlich auch noch eine Initiation. Jedenfalls im Mittelalter werden sie dann auch noch zu Rittern geschlagen. Oder dann bei den Handwerkern Gesellenprüfung, bei den Bauern Mannbarkeitsriten etc. Um in einen Stand zu kommen, habe ich gesagt, bedarf es einer zweiten Geburt, einer psychosozialen Geburt. Die Hauptkasten und Generalstände folgen derselben trifunktionalen Ideologie der indoeuropäischen Zivilisation, so hat das Georges Dumézil gesagt. Jetzt verschwinde ich einen Moment hinter dem Pult, weil ich sehe, hier hat der Hausmeister wieder die Fallgrube aufgemacht. Neulich bin ich nämlich da reingefallen. Okay. Entschuldigung. Also man fällt nicht ganz rein, es ist dieser kleine Kasten für die Stromkabel, ne? Aber man stolpert da. Ja, trifunktionale Ideologie der indoeuropäischen Zivilisation, das waren die Forschungen von Georges Dumézil, auf die ich eingegangen bin. In der Französischen Revolution von 1789 bricht die Ständeordnung zusammen, das habe ich auch nochmal erläutert. Letztes Mal, jetzt will der dritte Stand alles sein, der Adel ist überflüssig, ein falsches Volk, sagt Thiers, eine Schmarotzerpflanze, Aussauger, Unterdrücker und die Geistlichkeit, die darf als Berufsgruppe in dem Sektor öffentliche Arbeiten tätig werden. Aus drei Ständen macht zwei. Das ist der spannende Vorgang in der sozialen Differenzierung. Es gibt jetzt eben nur noch die Produktiven und die Unproduktiven. Die Arbeitenden und die Aussauger und Unterdrücker. Und jetzt nach Kasten und Ständen, die wir gesprochen haben, geht es nun um Klassen. So weit war ich ja letztes Mal gekommen, Sie erinnern sich. 1789 diese Schrift von Thiers, was ist der dritte Stand, die habe ich erläutert. Das revolutionäre Manifest des Bürgertums. Ein halbes Jahrhundert später, 1848, fängt eine andere berühmte Broschüre mit den Worten an. Und diese Broschüre haben Sie ja alle gelesen, das war diese Woche in den Tutoraten Ihr Job. Ich erinnere nochmal, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Also Kasten, Stände, Klassen. Von Klassenkämpfen und dann heißt es weiter, Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener, Zunftbürger und Gesell, kurz, Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen. Zitat Ende. Das ist der Anfang des berühmten kommunistischen Manifests von Marx und Engels. Also die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist eine Geschichte von Klassenkämpfen. Es gibt also diese Klassen, die führen einen Kampf gegeneinander, in dem es um Sieg oder Niederlage oder gemeinsamen Untergang geht. Und Klassenkämpfe, das ist, wie Sie es gelesen haben, immer eine Reihe von Kämpfen, die sich stets zwischen Zweien abspielen. Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener, Zunftbürger und Gesell, das sind immer zwei Klassen, kurz, wie Marx, Engels sagen, dann Unterdrücker und Unterdrückte. Und diese beiden führen einen unaufhörlichen Kampf gegeneinander. Es besteht zwischen beiden ein antagonistisches Verhältnis, ein Kriegsverhältnis. Eine grundlegende Binarität von zwei Hauptklassen durchzieht die gesamte Geschichte, so die Idee. Und dieses binäre Modell, das kennen wir schon von Sieyès, eben die Nützlichen und die Schädlichen, die Arbeiten und die Schmarotzenden, die Produzenten und die Ausbeuter. Und ich will etwas bei diesem binären Modell bleiben. Das binäre Modell, das einen, gleichsam seinen Gipfelpunkt bei Marx erreicht hat. Wo kommt das her? Wo taucht das auf? Vieles gibt es da noch zu erforschen, aber so viel wird man vielleicht schon sagen können, dass dieser Diskurs, der Diskurs von den zwei Klassen, die einander bekämpfen, irgendwie aus der Tiefe des Mittelalters hervorkommt, auftaucht, irgendwann am Beginn der Neuzeit, der Moderne, 16., 17. Jahrhundert, jetzt will ich Sie nicht mit Namen jagen, aber einige verdienen doch ehrenhafterweise erwähnt zu werden, zum Beispiel eben John Lilburn, hier sehen Sie ihn und sein Schicksal im Gefängnis, nicht wahr? Also passen Sie auf mit dem binären Diskurs. Ne? Das ist auch ein Name, der heute eigentlich auch vergessen ist. Wenn man nun diesem binären Modell nachforscht, so wird man aber auch schon früher bei den Heretikern des Mittelalters, den sogenannten Ketzern, solche Mythologien finden, in denen so ein binäres Kriegsmodell vorgedacht ist. Also da ist die Rede von einem geheimen Krieg, der in der Gesellschaft weitergeht. Oder da wird gesprochen von einer Rache, die noch aussteht, die endlich kommen wird, der Tag der Rache. Das Thema einer endgültigen Scheidung von Licht und Finsternis. Eine Scheidung, die nun allen Verbitterungen und Enttäuschungen ein Ende bereiten wird. Es ist die Rede von einem Unfrieden, der anhält. Es ist nicht immer diese vollkommenen drei, die erinnern sich an letzte Stunde, sondern die sich bekämpfenden zwei. Und Sieyès steht in dieser Linie, aber nicht nur die bürgerlichen Ideologen reden vom Kampf zweier Gruppierungen, auch die französische Aristokratie des 17. Jahrhunderts tut das. Das ist ein sich verbreitendes Modell. Man kann auch sagen, eine sich verbreitende Melodie. Und das kann man vielleicht so beschreiben, da wird gesprochen von einem Krieg, der unsere Gesellschaft durchzieht und sie zweiteilt. Frieden und Ordnung, die der Souverän verkörpert, sie sind nur ein Schein. Am Grunde geht etwas anderes vor, nämlich eben dieser Krieg von zwei Lagern. Und die marxische These, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist eine Geschichte von Klassenkämpfen, ist also zunächst nicht sehr originell gewesen. Und Marx hat das selbst auch immer zugegeben. Er schreibt 1852 an einen Mitstreiter, Josef Weidemeyer, muss man sich nicht merken jetzt, da geht es um den fraktionelle Auseinandersetzungen der politischen Debatten der Migranten und Linken in Europa. Da schreibt er in dem Brief, schließlich würde ich an deiner Stelle, also lieber Josef, an deiner Stelle würde ich den Herren Demokraten en général bemerken, dass sie besser täten, sich erst mit der Bourgeois-Literatur selbst bekannt zu machen, ehe sie sich unterfangen, den Gegensatz zu derselben anzubellen. Die Herren sollten zum Beispiel die historischen Werke von Thierry, Guizot, John Wade etc. studieren, um sich über die vergangene Geschichte der Klassen aufzuklären. Also, es hilft mir ja nichts. Der Brief geht noch weiter. Dann sagt er, und gegen die gerichtet, die nun Marx für dieses böse Konzept des Klassenkampfs verantwortlich machen wollen, schreibt Marx, was nun mich betrifft, so gebührt mir nicht das Verdienst, weder die Existenz der Klassen in der modernen Gesellschaft noch ihren Kampf unter sich entdeckt zu haben. Bürgerliche Geschichtsschreiber hatten längst vor mir die historische Entwicklung dieses Kampfes der Klassen und bürgerliche Ökonomen die ökonomische Anatomie derselben dargestellt. Zitat Ende. Also, Marx ist entgegen anderslautenden Gerüchten nicht der Begründer der Klassenkampftheorie. Er hat dafür große Formulierungen gefunden, aber er trägt im Grunde eine Fackel weiter, die schon viele vor ihm getragen haben. Also, Augustin Thierry, François-Pierre Guillaume Guizot, John Waite, wir müssen ein bisschen nachlesen. Man kann jetzt nicht alles machen. John Waite streichen wir. Wir konzentrieren uns mal auf Guizot und Thierry. Guizot, da ist er, Guizot. Jean-Pierre Guillaume Guizot, Historiker, Politiker, 1812 Professor für Geschichte an der Sorbonne, nach 1830 Innenminister, 1832 bis 43 Unterrichtsminister. Sie müssen sich das nicht alles abpinnen jetzt, den finden Sie auch auf Wikipedia. Ja, berühmter Mann. 1840 bis 1840 Außenminister, zuständig unter anderem für die Ausweisung des Asylanten Marx aus Paris. Gut, für uns ist der Historiker wichtig, und seine Bücher über die englische Revolution, die Geschichte der französischen Zivilisation sind viel gelesene Bücher gewesen. 1828, nach einigen Jahren des Verbots der Lehrtätigkeit unter der Restauration, entwickelt Guizot in seinem Cours d'Histoire moderne, so hieß das, das Modell der Entstehung einer großen sozialen Klasse, nämlich der Bourgeoisie in ihrem jahrhundertelangen Kampf gegen Adel und Geistlichkeit. Und das liest sich jetzt so, ich zitiere: Das moderne Europa wurde im Kampf der verschiedenen Gesellschaftsklassen geboren. Der Kampf zwischen ihnen wurde nicht zum Ausgangspunkt von Stagnation, sondern zu einer Ursache für den Fortschritt. Die Beziehungen der verschiedenen Klassen untereinander, die Notwendigkeit für sie, wo immer sie sind, einander zu bekämpfen und wechselseitig nachzugeben, die Verschiedenheit ihrer Interessen, ihre Leidenschaft zu siegen, ohne die Macht aufgrund des Sieges bis ans Ende zu gehen. Das Bündel dieser Umstände ist vielleicht das energischste und fruchtbarste Entwicklungsprinzip der europäischen Zivilisation. Zitat Ende. Also der Klassenkampf, das energischste, nicht wahr? Der bewährte Arm, Sie erinnern sich an den indischen Urriesen, das energischste, sagt er, und fruchtbarste, die fruchtbaren Schenkel des Urriesen, fruchtbarste Entwicklungsprinzip der europäischen Zivilisation. Das ist die so 1828, ohne Klassenkampf keine Entwicklung. Das ist natürlich eine These, wenn man sich jetzt überlegt, von erschreckendem Ausmaßen. Und auch der Minister Guizot, damals war es noch nicht, hat dann sich vor diesem Gedanken erschrocken und fährt in derselben Vorlesung fort, ich zitiere: Und dennoch haben sich die Klassen fortschreitend einander angenähert, assimiliert, verstanden. Jedes europäische Land hat in seinem Schoß einen bestimmten, alles umfassenden Geist, eine bestimmte Gemeinsamkeit der Interessen, der Gedanken und Gefühle erzeugt, die über die Verschiedenheit und den Kampf triumphiert haben. In Frankreich zum Beispiel war im 17. und 18. Jahrhundert die Kluft zwischen den Klassen in sozialer und moralischer Hinsicht noch sehr tief. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Fusion seitdem sehr weit fortgeschritten ist. Aus dem Schoß der Unterschiedlichkeit, der Feindschaft, des Kampfes ging im modernen Europa die nationale Einheit hervor, die in unseren Tagen so augenfällig geworden ist und die die Tendenz hat, sich zu entwickeln, sich mit noch höherem Glanze zu reinigen. Zitat Ende. Muss man diesen Worten nachspüren. Nicht? Der Glanz, die Reinigung, die Unreinen. Ich meine, die Semantiken sind verflochten in dieser Welt. Also die nationale Einheit, das nationale Bewusstsein, so Guizot, triumphiert schließlich über die Kämpfe der Klassen. Es gibt eben auch einen Fortschritt in der Fusion der Klassen. Ja, Klassenkampf und die Idee des Endes des Klassenkampfs in einer höheren, reineren Einheit, die glänzt, das ist ein Modell, das finden wir nicht nur bei Diesot, nicht? Sich mit höherem Glanze zu reinigen, nicht? Da können wir jetzt gleich anschauen. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Kennen Sie vielleicht schon mal gehört in der Schule. Ist übrigens unsere Nationalhymne. Neben Guizot nennt Marx nun immer wieder als Entdecker des Klassenkampfs Augustin Thierry, das ist ein Medaillon von ihm. Ja. Augustin Thierry, freier historischer Schriftsteller, seit 1835 Bibliothekar des Palais Royal in Paris. Im Vergleich zu dieser politischen Karriere, die der Guizot hinter sich gehabt hat, ein eher bescheidener, sich in Büchern vergrabener Gelehrter. 1825 erscheint sein erstes Hauptwerk, Titel Die Eroberung Englands durch die Normannen. Das gab es in der deutschen Übersetzung, irgendwann 1834 oder sowas erschienen. Und ich habe immer nach dieser Übersetzung gesucht und gesucht und gesucht. Die war nicht aufzutreiben, sie war einfach weg. Aber dann, nach dem Fall der Berliner Mauer in den 90er Jahren, habe ich ein Exemplar gefunden, das befand sich in einem Ostberliner Giftschrank. Dann habe ich es natürlich kopieren lassen, steht jetzt in der Verbundbibliothek des KG4. Also, ein Autor, ein Buch, von dem der Star der Historiker bis heute, der deutsche Historiker Ranke, das er hoch geschätzt hat, und er meinte, noch mit 90 Jahren meinte Ranke, sowas können wir Deutschen nicht zustande bringen. Und man muss einfach sagen, recht hatte der alte Ranke. Also, meine Damen und Herren, die Eroberung Englands durch die Normannen, was hat das überhaupt mit der Klassentheorie zu tun? Nun, wer sich entschließt, Soziologie zu treiben, dem bleiben nun mal weder die indischen Kasten noch die Normannen erspart, und es gibt noch mehr seltsame Dinge, mit denen wir uns befassen müssen. Die Züge der Normannen gehören ins 8. bis 10. Jahrhundert, in das frühe Mittelalter. Das ist die Zeit, über die man eigentlich nicht so viel weiß, was da los war. Thierry, das dunkle Zeitalter, nicht? Thierry, der bürgerlich-liberale, freiheitsliebende Historiker, erforscht nach dem Ursprung des Adels nach und nach dem Ursprung des Konflikts zwischen Adel und Bürgertum. Und seine These lautet, alles Unrecht, das der Adel dem Bürgertum angetan hat, kommt daher, dass das eingesessene Volk durch fremde Eroberer, nämlich dem späteren Adel, seiner Unabhängigkeit beraubt worden sei. Also wo kommt der Klassenkampf her? Thierrys Antwort, der Klassenkampf entsteht aus der Herrschaft einer fremden Rasse, wie er sagt, über ein einheimisches Volk, eben die Eroberung Englands durch die Normannen. Der Kampf zwischen Aristokratie und Bourgeoisie, er rührt von einem, so wie wir heute sagen, Kampf der Ethnien her. Von der Fremdherrschaft eines Eroberervolks über ein unterdrücktes Volk. Und in diesem Buch untersucht er das namensgeschichtlich, genau aus welchen Genealogien die Eroberer kommen, etc. und wo die Unterdrückten herkommen. Ja, meine Damen und Herren, Kasten, Stände, Klassen, in der sozialen Differenzierung sind uns Ethnien, Rassen, wie man früher sagte, Völker, schon mal begegnet. Sie erinnern sich an die drei reinen arischen Kasten. Und so wenig der Klassenkampf eine marxische Entdeckung ist, so wenig ist das Thema eines Krieges zweier Rassen eine nationalsozialistische Erfindung. Diese Rede vom Krieg zweier Rassen ist älter und sie kreuzt sich mit dem Diskurs des Krieges zweier Klassen. Dieses Thema findet sich bei Thierry, aber es findet sich natürlich auch bei Sieyès, und Sie können jetzt diese Formulierung, die ich letztes Mal so betont habe, wo Sieyès sagt, die Adelskaste ist ein falsches Volk, können Sie jetzt viel genauer unterbringen. Und Thierry schreibt nun seine Geschichte ganz bewusst und engagiert vom Standpunkt der unterdrückten Ethnie aus, und das Schema lautet unterdrücktes Volk und Fremdherrschaft. Und einen Satz will ich Ihnen einfach an die Wand werfen, zitieren. Den haben Sie wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Wahrscheinlich haben Sie ihn schon tausendmal selbst gedacht. Wahrscheinlich werden Sie jubelnd zustimmen. Und der Satz heißt nämlich ganz schlicht: Sobald ein Volk unterdrückt ist, wird seine Sache die gute Sache. Sa cause deviendra la bonne cause. Das ist, kann man lange drüber nachdenken. Wieso eigentlich? Das ist ganz eine Formel, die politische Schule gemacht hat. Sobald ein Volk unterdrückt wird, wird seine Sache eine gute Sache. Also wenn man jetzt mal trickreich wäre, würde ich sagen, praktischer Ratschlag, wir wollen ja immer alles praktisch auch im Studium lernen. Wenn Sie Ihre Sache zu einer guten Sache machen wollen, was müssen Sie dann tun? Sie müssen sich unterdrücken lassen. Denn sobald ein Volk unterdrückt ist, wird seine Sache die gute Sache. Könnte man einen ganzen Abend mal in der Kneipe darüber diskutieren, was es mit dieser Formel des binären Klassenmodells auf sich hat. Es ist diese Formel, die die trifunktionale Ideologie der indoeuropäischen Zivilisationen außer Kraft gesetzt hat. Denn die gute Sache, das war in der Trifunktionalität die Sache des religiös-juridischen Souveräns, der ersten Funktion bei Dumézil, also Jupiter etwa. Das ist der Gott des Bandes und des Blitzes. Bindend ist das Gesetz, es verpflichtet die Streitenden und der Blitz, beeindruckt die Glorie, der Glanz, die magische Faszination, die Einheitschaft. In der binären Konfrontation oder Konfrontation zweier Rassen oder zweier Klassen gibt es eben immer nur Opposition. Die Wahrheit ist immer auf einer Seite und sie fungiert als Waffe. Das Gesetz ist nicht bindend, es hat überhaupt keine Glorie, sondern es ist vielmehr ein Teil des Krieges. Es gibt keine Neutralität. Man steht immer in einem Lager. Immer steht man in einem Lager, sagt der binäre Diskurs. Und daher, das spüren Sie vielleicht, sind diese Termini Rasse oder Klasse so politisch intensiv geladen, so ideologisch nutzbar zu machen. Nicht? Der Diskurs läuft immer so, dass gesagt wird, naja, auch wenn jetzt noch die Sache unübersichtlich ist, die Linien noch verwirrend sind, auch wenn mehrere Kampfgruppen sich oberflächlich abzeichnen, die tiefere Wahrheit der gesellschaftlichen Entwicklung ist die eines einfachen Gegensatzes, eben Unterdrücker und Unterdrückte. Und das ist die alte Melodie. Sie schafft immer wieder Klarheit. Thierry hat diese Melodie auch aufgegriffen. Marx hat sie reformuliert. Er hat übrigens immer wieder in seinen Schriften und Briefen auf Thierry hingewiesen. Mitte des Jahrhunderts erscheint dann von Augustin Thierry die Geschichte der Formierung und des Fortschritts des dritten Standes, auch ein schöner Wälzer. Marx liest das sofort und schreibt an seinen Freund Engels in dem europäischen Sprachmischmasch politischer Flüchtlinge und Asylanten, schreibt er, ich zitiere Marx Brief an Engels jetzt, Thierrys Histoire de la Formation et du Progrès du Tiers État, 1853, sonderbar, wie dieser Herr Le Père, also der Vater des Klassenkampfs in der französischen Geschichtsschreibung, sich in der Vorrede über die Neuen erzürnt, die nun auch einen Antagonismus zwischen Bourgeoisie und Proletariat sehen und die Spuren dieses Gegensatzes selbst schon in der Geschichte des Tiers État bis 1789 entdecken wollen. Er gibt sich viel Mühe zu beweisen, dass der Tiers État alle Stände, die nicht Noblesse und Clergé, umschließt und die Bourgeoisie ihre Rolle spielt als Repräsentant aller dieser anderen Elemente. Hätte Herr Thierry unsere Sachen, also Marx Engels Sachen, gelesen, so wüsste er, dass der entschiedene Gegensatz der Bourgeoisie gegen den Pöbel natürlich erst anfängt, sobald sie aufhört, als Tiers État dem Clergé und der Noblesse gegenüberzustehen. Was aber die Racine dans l'histoire, die Wurzeln in der Geschichte angeht, les racines d'histoire d'un antagonisme né d'hier, also eines gestern geborenen Gegensatzes, so liefert sein Buch, Thierrys Buch, den besten Beweis, dass diese Racine, diese Wurzeln entstanden sind, sobald der Tiers-État entsteht. Also die Bourgeoisie enthält nicht alle Elemente, die Adel und Klerus früher waren. Nein, sagt Marx, der Krieg geht weiter. Der gestern geborene Antagonismus ist noch nicht zu Ende. Es gibt eine neue Binarität, die auftaucht, nicht mehr Bourgeoisie gegen den Adel, sondern jetzt die Binarität von Bourgeoisie und Proletariat. Ja, noch der alte Engels geht immer wieder auf Thierry ein, das lasse ich jetzt alles weg. Marx gehört zu denen, die die Geschichte von einem sich stets erneuernden Krieg zweier Klassen weitergetragen haben. Bei Thierry, so kann man sagen, da überschneiden sich die Redeweisen in gewisser Weise, die Rede vom Krieg der Klassen, vom Krieg der Ethnien, Krieg der Rassen. Und wenn Thierry von Rassen spricht, muss man heute immer noch dazu sagen, so ist bei ihm das Wort Rasse nicht auf eine rein biologische Bedeutung fixiert. Der Kampf zweier Rassen bei ihm meint im Grunde eine historisch-politische Spaltung von zwei Ethnien, die nicht dieselbe örtliche Herkunft haben, die ursprünglich nicht dieselbe Sprache sprechen oder dieselbe Religion haben, zwei Gruppen, die eine politische Einheit nur um den Preis von Krieg, Eroberung und Gewalt gebildet haben, und in dieser Einheit geht der Kampf weiter. Also stellen Sie sich vor, die stark bewaffneten Truppen des Fürstentums Liechtensteins erobern die Bundesrepublik und sie besetzen alle Herrscherposten und unterdrücken die eingeborenen Deutschen. Dann haben Sie dieses Modell, das ist eine Einheit, die entstanden ist aus einem Eroberungskonflikt. Und in dieser Einheit geht dann der Kampf weiter und er mutiert dann langsam von einem Krieg der Ethnien zu einem sozialen Krieg. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist dieses Schema in doppelter Weise entwicklungsfähig gewesen. Einmal natürlich in Richtung eines offenen biologischen Rassismus. Hier wird dieses Thema des binären Kampfes verschoben auf das Thema einer rassischen Homogenität. Das sind Fantasien, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts auftauchen, die bösartig wirksam werden. Die Rede ist jetzt nicht mehr von einem Kampf, der in der Einheit weitergeht, sondern man spricht von einem gesunden Volkskörper, in den irgendwie aus der Vergangenheit oder von außen oder aus dunklen Quellen fremdrassige Elemente sich einschleichen, auftauchen, die den reinen Körper des Volkes zersetzen, schwächen, verderben. Dieser biologische Rassismus ist auch nicht vom Himmel gefallen, und bei Sieyès fanden wir ja schon eine Metaphorik, die in diese Richtung geht. Falsches Volk, Schmarotzer, Parasiten. Die Wendung des binären Modells in den Diskurs einer bedrohten rassischen Homogenität, das ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts steht das in Blüte bei den Rassetheoretikern, und das ist ein Weg, der zu Hitler geführt hat. Die zweite Richtung wendet dieses Binaritätsmodell weg von den rassisch-biologischen Determinanten hin zum Thema eines sozialen Krieges, der sozialen Konflikte, des sozialen Kampfes um Macht. Und für diese zweite Richtung stehen Marx und die Theoretiker der Arbeiterbewegung. Diese Scheidung des alten Diskurses von den zwei feindlichen Lagern, also die Scheidung in das Thema einerseits der bedrohten rassischen Homogenität und andererseits das Thema des sozialen Krieges, diese Scheidung kulminiert, wie Sie wissen, im 20. Jahrhundert in der Ausbildung zweier totalitärer Doktrinen, die sich als Todfeinde definieren: Bolschewismus und Nationalsozialismus, Klassenfrage oder Rassenfrage, Weltrevolution der Unterdrückten oder Weltheilung vom Erbübel der fremdesten aller fremden Rassen, dem von Gott auserwählten jüdischen Volk. Entweder Fortsetzung einer immerwährenden Schlacht oder endgültige Reinigung der Rasse und tausendjähriges Reich. Sehr schematisiert gesagt, kann man sehr lange drüber nachdenken. Diese Denkweisen über soziale Differenzierung, sie gewinnen im 19. und im 20. Jahrhundert die Oberhand, die kulminieren in diesen beiden Sachen, und in ihrem Namen werden im 20. Jahrhundert dann unsagbare Staatsverbrechen angerichtet. Nun, heute zehren wir ja noch von dem freilich etwas nachlassenden Schrecken darüber. Aber, meine Damen und Herren, wenn man um das hohe Alter dieses binären Schemas sozialer Differenzierung weiß, muss man zur Vorsicht raten. Also das hygienische Modell des reinrassigen Volkskörpers ist nun keineswegs mit Hitler untergegangen. Das ist nach 89 in vielen Ländern Europas wieder auferstanden. Man hat Sprachen, die sich schon vermischt haben, wieder auseinanderdifferenziert. Das Modell läuft auch bei uns in der Bundesrepublik, ist bei uns in der Bundesrepublik nach 1945 weitergelaufen unter dem Namen Volkstumspolitik. Und noch heute unterscheiden wir ja verfassungsmäßig zwischen deutschstämmigen Übersiedlern und Asylanten aus Fremdvölkern. Da läuft es weiter und es läuft auch auf ganz moderner Stufe weiter im biopolitischen Kontext als Propaganda und Praktik für eine kerngesunde, fitte, asbestresistente Bevölkerung gegen Präventionsmuffel und Gesundheitsfeinde, um das mal so zusammenzufassen. Ja, Vorsicht mit den Verabschiedungen, würde ich sagen, mit voreiligen Verabschiedungen. Mit dem Zusammenbruch des Kommunismus in den Ländern des Ostens wird das Thema der immerwährenden Schlacht zwischen Unterdrückern und Unterdrückten vermutlich nicht aufhören. Viel spricht dafür, dass es sich globalisieren wird. Ja, meine Damen und Herren, zurück zunächst ins 19. Jahrhundert, zurück zu Marx, dessen Auffassungen ja für uns in der Soziologie wichtiger sind als die Rassentheorien von Gobineau und anderen Leuten. Nochmal, Marx ist also nicht Entdecker der Klassen und des Klassenkampfs. Was er sich auf sein eigenes Konto schreiben darf, hat er selbst in einem Brief formuliert. Da sagt er, ich zitiere, was ich neu tat, war erstens nachzuweisen, dass die Existenz der Klassen bloß an bestimmte historische Entwicklungsphasen der Produktion gebunden ist. Zweitens, dass der Klassenkampf notwendig zur Diktatur des Proletariats führt. Und drittens, dass diese Diktatur selbst nur der Übergang zur Aufhebung aller Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet. Also drei Dinge kommen hinzu bei Marx. Die ökonomische Klassendefinition, das erste. Dann die Klassendiktatur als Voraussetzung für drittens dem Traum vom Ende der sozialen Differenzierung in Klassen. Das kann ich jetzt in dieser Vorlesung alles nicht durchgehen. Ich habe in der Marx-Vorlesung das früher mal ausführlich behandelt. Für diese Vorlesung ist jetzt der erste Punkt wichtig. Die Existenz der Klassen ist an historische Entwicklungsphasen der Produktion gebunden. Es ist nicht jetzt die Menschenproduktion gemeint, nicht die Frage der Geburt, der Abstammung, sondern Produktion als ein ökonomisches Phänomen im System gesellschaftlicher Arbeitsteilung. Also um es auf den groben Punkt zu bringen, es geht nicht ums Blut, sondern ums Geld. Klassen, so Marx, existieren nur, weil die ökonomische Struktur einer Gesellschaft so und nicht anders verfasst ist. Das heißt, Klassen bei Marx sind zuerst und zuletzt ökonomisch definiert. Und aus diesem strikten Ökonomismus der Marx'schen Klassentheorie, an diesem Ökonomismus haben sich ja Generationen von linken Leuten im Geiste Marx aufgerieben. Denn, wie Sie wissen, das Finanzielle bremst bekanntlich oft das Ideelle, auch in unserer jetzigen Bundesregierung. Und es gab in der Geschichte Revolutionäre, die wollten unbedingt eine Arbeiterrevolution machen in einem Land, in dem es überwiegend Bauern und nur ganz wenige Arbeiter gab. Vielleicht kann man es kurz so sagen, die Geschichte des Marxismus im 20. Jahrhundert war ein Triumph des Willens zur Revolution. Die Rache des Ökonomischen erleben die Menschen in den ehemaligen staatssozialistischen Ländern heute. Zurück zu Marx, bei dem eben Klassen zuerst und zuletzt ökonomisch determiniert sind. Im Kapital, steht auf der Bücherliste auch, heißt es, ich zitiere, braucht der Arbeiter alle seine Zeit, um die zur Erhaltung seiner selbst und seiner Rasse nötigen Lebensmittel zu produzieren. Sie merkt, ihm läuft einfach noch so, im Schreiben läuft ihm noch so der Theorie im Ohr. Ne? Das sagt er nicht. Also braucht der Arbeiter alle Zeit, um die zu seiner Erhaltung und seiner selbst und seiner nötigen Rasse nötigen Lebensmittel zu produzieren, so bleibt ihm keine Zeit, um unentgeltlich für dritte Personen zu arbeiten. Und dann fährt er fort, ohne einen gewissen Produktivitätsgrad der Arbeit, keine solche disponible Zeit für den Arbeiter, ohne solche überschüssige Zeit, keine Mehrarbeit und daher keine Kapitalisten, aber auch keine Sklavenhalter, keine Feudalbarone, mit einem Wort keine Großbesitzerklasse. Also keine Klasse gibt es, wenn kein Überschuss existiert. Wenn alles selber aufgegessen wird, was produziert wird, gibt es keinen Überschuss, gibt es keine Klassen. Klassen, so Marx, entstehen an der Stelle, wo über das Notwendige hinaus produziert wird. Auch ein ferner Nachklang der Schenkel des Urriesen, Fruchtbarkeit, Produktivitätsüberschuss. Aber das lassen wir jetzt hinter uns. Und einige Sätze weiter heißt es, ich zitiere, nur sobald die Menschen sich aus ihren ersten Tierzuständen herausgearbeitet, ihre Arbeit also selbst schon in gewissem Grad vergesellschaftet ist, da treten Verhältnisse ein, worin die Mehrarbeit des einen zur Existenzbedingung des anderen wird. Das ist die Kernformulierung. Verhältnisse, worin die Mehrarbeit des einen zur Existenzbedingung des anderen wird. Und dann heißt es, in den Kulturanfängen sind diese erworbenen Produktivkräfte der Arbeit gering. Aber so sind die Bedürfnisse, die sich mit und an den Mitteln ihrer Befriedigung entwickeln. Ferner ist in jenen Anfängen die Proportion der Gesellschaftsteile, die von fremder Arbeit leben, verschwindend klein gegen die Masse der unmittelbaren Produzenten. Mit dem Fortschritt der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit wächst diese Proportion absolut und relativ. Zitat Ende. Also Kerngedanke nochmal. Klasse entsteht in Verhältnissen, in denen die Mehrarbeit des einen zur Existenzbedingung des anderen wird. Das heißt, wo eine Gruppe entsteht, die von fremder Arbeit lebt. Wo die unmittelbaren Produzenten, die Selbstversorger, also die Subsistenzwirtschaftler, wie wir das sagen, die wir ja noch in vielen Ländern dieser Erde haben, wo die Subsistenzwirtschaftler keine Überschüsse produzieren, können keine Klassen entstehen. Erst wo Mehrarbeit stattfindet, wo Mehrwert geschaffen wird, entstehen Klassen. Die Klassenstruktur bei Marx haftet also an einer Mehrwerttheorie, so heißt es. Arbeiter produzieren nicht in erster Linie Waren, sondern sie produzieren einen Mehrwert für den Unternehmer, den Kapitalisten. Der Reichtum des Unternehmers, seine Fabrik, so Marx, wurde erbaut eben von produktiven Arbeitern und deshalb kann er schreiben, produktiver Arbeiter sein ist daher kein Glück, sondern ein Pech. Also die Klassenstruktur haftet an einer ökonomischen Mehrwerttheorie, so heißt der Terminus technicus. Eine Klasse von Produzenten wird von einer Klasse von Nichtproduzenten ausgebeutet. Die Nichtproduzenten kontrollieren die Produktionsmittel mit Gewalt oder aufgrund von Eigentumsrechten und entziehen der Mehrheit der Produzenten das Surplusprodukt, das den Lebensunterhalt dann der Nichtproduzenten macht. Das ist das Schema. Ja, meine Damen und Herren, Wert, Mehrwert, weniger Wert, Unwert, das wird uns noch in einem anderen Schlüsselbegriff wieder begegnen. Mehrwert hat nichts zu tun mit dem Einkommen. Zwei Personen mit identischem Einkommen können verschiedenen Klassen angehören. Also der Mechaniker in einer Firma, die Flugzeuge herstellt mit, was weiß ich, 2.000 Euro monatlich, und der Oberamtmann der Kultusbehörde, ebenfalls mit 2.000 Euro monatlich, gehören verschiedenen Klassen an. Der Mechaniker der Produzentenklasse, der Oberamtmann der Klasse der Nichtproduzenten. Auf dieser Ebene spielt auch die Berufsgleichheit überhaupt keine Rolle. Der Taxifahrer des Ministerpräsidenten gehört der Ausbeuterseite an. Der Betriebsfahrer, der in seinem PKW die PC-Ersatzteile von einer Werkstatt desselben Betriebs zur anderen fährt, der gehört der Produzentenseite an. Entscheidend in dieser Logik soziale Differenzierung anzusehen, ist eben, woher kommt das Geld, wo findet Wertschöpfung statt, wo Ausbeutung der Wertschöpfung. Und der Ort der Wertschöpfung hängt natürlich ab von der Produktionsweise und das ist in agrarischen Verhältnissen ganz anders als in industriellen, ganz anders als in postindustriellen Wissensgesellschaften. Produktivität ist historisch variabel. Ja, ich komme langsam zum Schluss der Marx'schen Klassentheorie. Ein paar Worte noch und dann machen wir Pause und dann geht's mit Max Weber weiter. Ja, Wenn man Marx mit Blick auf seine Klassentheorie liest, so wird man immer wieder auf eine Grundspannung stoßen. Also ich zeige Ihnen auch nochmal mein Lieblingsbild von Marx. Das ist eins meiner Lieblingsbilder. Die Gestalt kennen Sie. Das ist auch eine gewisse Werbung für Windkraft. Okay, da können Sie vieles noch zu denken. Ne? Es gibt eine Grundspannung bei Marx. Einerseits trägt Marx diese flammende Fackel des binären Schemas sozialer Differenzierung weiter und er ist bestrebt, wo immer es möglich ist, die Klarheit des Gegensatzes von Unterdrücker und Unterdrücktem hervortreten zu lassen. Andererseits ist Marx ein viel zu scharfsinniger Beobachter und genialer Analytiker seiner Zeit gewesen, als dass er nicht gesehen hätte, wie unendlich kompliziert die Interessengegensätze in modernen Gesellschaften tatsächlich gewesen sind. Und daher kommt es bei Marx immer wieder zu Komplikationen. Komplikationen der Binarität, nenne ich das. Er fügt dann Kategorien ein, die sozusagen wie Hilfstruppen ihm helfen, mit seinem binäres Modell noch durchzuhalten. Es gibt sowas wie Übergangsklassen. Dann sagt er, das Bürgertum im Feudalismus ist was anderes als die kapitalistische Bourgeoisie. Übergangsklassen auch in dem Sinne, dass wir ja noch im 19. Jahrhundert feudale Klassen haben in Mitteln der kapitalistischen Dichotomie von Bourgeoisie und Proletariat. Dann gibt es seltsame Kategorien, Quasi-Klassen nennt er die. Also zum Beispiel die Sklaven in der Antike, die noch unterhalb der Dichotomie Patrizier und Plebejer existieren. Oder die freien Bauern im Mittelalter, die neben der Dichotomie von Grundherr und Vasall existieren. Und dann gibt es sowas wie Mittelklassen, eigenartige Segmente, Untergruppen. Also in der Arbeiterklasse gibt es hauptberuflich tätige Gewerkschaftsfunktionäre. Dann gibt es Manager, die überhaupt keine Fabrik besitzen, die nur von Boni leben müssen. Dann gibt es Tendenzen zu einem ausgesprochenen Eigensinn bei Teilgruppen. Und oft nennt Marx das Mittelklassen oder er sagt Kleinbürger. Aber es sind immer wieder vorübergehende Phänomene. Marx' Erwartung ist stets die Vereinfachung der Klassendichotomie gewesen. Zwei feindliche Klassen stehen sich schließlich gegenüber, klare Verhältnisse, letztes Geflecht. Aber unter dem Titel Mittelklassen tauchen immer wieder ärgerliche neue Kompliziertheiten auf. Kaum sind die kleinen Händler durch die Konzerne aufgefressen worden, die Tante-Emma-Läden zum Beispiel, ne? Der alte Mittelstand entmachtet, genau so wie Marx das prognostizierte, da tauchen plötzlich in den Konzernen und Unternehmen eine Menge von Angestellten auf. Eine White-Collar-Mittelclass, die auch ganz so, wie Marx andeutete, im Zuge der Vollautomation verschwinden wird. Die EDV im Büro macht das heute deutlich. Und kaum ist diese Mittelklasse dabei abzutreten, da taucht mit der Massenbildung an Universitäten die wissenschaftlich ausgebildete Bologna-Mittelklasse, kurz gesagt Sie, meine Damen und Herren, wieder auf. Kurz und grob gesagt, das dichotomische Zweiklassenmodell verkompliziert sich bei Lichte gesehen immer wieder noch sehr stark. Übergangsklassen, Quasiklassen, Mittelklassen verwischen den Grundriss. Und jetzt machen wir 10 Minuten Pause. Die heute das erste Mal da sind, gehen dahin. Diejenigen, die wechseln wollen in soziale Konflikte oder müssen, wollen zählt nicht, müssen, ja, nachweislich müssen, gehen in diese Ecke. Und zunächst kommen die, die morgen 5+1 Gespräche machen wollen. Das ist immer im Rhythmus eine halbe Stunde. 5 Leute und ich bei mir im Büro oben. Kommen Sie her, tragen Sie sich ein.